Erst am dritten Tag fand eine Hochzeit in Kana in Galiläa statt, bei der Jesu Mutter anwesend war. Zweiter, auch Jesus und seine Jünger waren zu dieser Hochzeit eingeladen, um mitzufeiern. Dritter, als der Wein ausging, sagte Jesu Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Vierter, Jesus antwortete ihr: Was hat das mit mir zu tun, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Fünf. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Tut, was immer er euch sagt. Sechs. Dort standen sechs große steinerne Wasserkrüge, die für die jüdischen Reinigungsrituale benutzt wurden und jeweils etwa 80 bis 120 Liter fassten. Siebter, Jesus befahl ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis zum Rand. Achter, danach sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt etwas davon und bringt es dem Hochzeitsmeister. Neun. Die Diener brachten es ihm. Als der Hochzeitsmeister das Wasser probierte, das zu Wein geworden war, wusste er nicht, woher es kam. Die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es jedoch. Deshalb rief der Hochzeitsmeister den Bräutigam. Zehnter, er sagte zu ihm: Normalerweise serviert man zuerst den guten Wein, und wenn die Gäste schon viel getrunken haben, dann den schlechteren. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Elf. Mit diesem Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine göttliche Macht, und seine Jünger begannen, an ihn zu glauben. Zwölfter, danach reiste Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum und blieb dort nur kurze Zeit. Dreizehnter, weil das jüdische Passafest nahe war, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Vierzehnter, im Tempel fand er Händler, die Ochsen, Schafe und Tauben verkauften, sowie Geldwechsler, die dort saßen. Fünfzehnter, er machte eine Peitsche aus Stricken und trieb alle Händler mit ihren Schafen und Ochsen aus dem Tempel, er schüttete das Geld der Wechsler aus und stieß ihre Tische um. Sechzehnter, zu den Taubenverkäufern sagte er: Nehmt das alles von hier weg. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Marktplatz. 17. Seine Jünger erinnerten sich an die Schriftstelle: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. 18. Die Juden fragten ihn: Welches Zeichen kannst du uns zeigen, um zu beweisen, dass du das tun darfst? 19. Jesus antwortete ihnen: Zerstört diesen Tempel, und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 20. Die Juden sagten: Dieser Tempel wurde in 46 Jahren gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 21. Jesus sprach aber vom Tempel seines eigenen Körpers. 22. Als Jesus später von den Toten auferweckt wurde, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie glaubten dann der Schrift und dem, was Jesus gesagt hatte. 23. Während Jesus während des Passafestes in Jerusalem war, begannen viele Menschen an ihn zu glauben, weil sie die Wunder sahen, die er tat. 24. Jesus vertraute sich ihnen jedoch nicht an, weil er alle Menschen kannte. 25. Er brauchte keine Informationen über Menschen von anderen, denn er wusste selbst, was in jedem Menschen war.